hola, ¿qué tal? Wie geht es euch? Hier ist Mercedes Herrada mit der Ausgabe 65 von Mixtape. Bienvenidos, bienvenidas, willkommen. Wenn du die Sendung noch nicht kennst, hier geht es um ca. 2 Stunden Punk, Rock und Metal, nicht nur aus Spanien, mit vielen Neuheiten und heute besonders vielen Klassikern. Wir genießen große Lieder von bekannten, aber auch von eher unbekannten Bands, jeden vierten Samstag auf OS Radio 104,8 und weltweit über osradio.de. Alle Infos wie Playlist und Player, um die Sendung herunterzuladen und später anzuhören, wo und wann du willst, beim Kochen, im Bus, im Zug, beim Einkaufen, Joggen oder beim Spazieren, findest du auf der Homepage der Sendung mixtaperadio.online. Wir starten jetzt schnell, rapidamente mit einer der größten Bands aus Spanien seit 1995, die Groove-Metal-Band aus Pamplona, Navarra, Coma. Wir hören sie heute hier wieder mit einem der Songs aus dem neuen Album Una ligera mejoría antes de la muerte, La máquina del tiempo. We'll be right back. schaffen, nur nur ich. Jóvenes promesas de la delincuencia. Das waren Ratzinger, eine ordentliche Ladung aus Bilbao. Wir haben gerade den Titelsong ihres 18. Albums gehört, das am 6. Februar erscheint. Jóvenes Promesas de la Delincuencia. Für alle, die kein Spanisch sprechen, der Titel bedeutet ironisch so viel wie die vielversprechenden jungen Talente des Verbrechens. Die Band bleibt hier ihren Mix aus Punk, Hardcore und Metal treu, ein Sound, der direkt an das raue Baskenland der 80er anknüpft. Ja, genießen wir jetzt weiter den Samstagabend mit Dropkick Murphys mit dem Workers Song und danach Escape. And counted your days. Das war ein absoluter Klassiker von Escape aus Vallecas, Romero el Madero. Der Song stammt von ihrem Album El Vals del Obrero, das im März 30 Jahre alt wird. Mit ihrem typischen Mix aus Humor und Protest zeichnen sich hier die Karikaturen des Polizisten, der seine Macht liebt, bis er am Ende durch eine Ironie des Schicksals selbst zum Opfer der Gewalt wird, die er sonst ausübt. Eine satirische Kritik an blindem Gehorsam. lasse euch jetzt mit Machine Head und Bone Scraper. Direkt danach reisen wir zurück ins Jahr 2001 zum Album Revolution, Revolution und hören El Niño mit What Comes Around. Go, oh, oh, this house of gold is crumbling. Bones, we scrape our bones and love it's just a lowry con. Love it's just a lowry con. Compromise won't get you nowhere. Arguments and pointless warfare. The price of love is the price of heartache. You took a knife pointing every mistake. Wage tools and devils cry. Tears across the bridge of sighs. These demons, addictions, chaos rips home. Is burning in the wake of madness. You left me yearning with the taste of sadness. Bury me down in a bed of clover. To see me breathe, this is done, it's over. The ghosts that you become, shadows of a love undone. These demons, addictions, chaos rips home. Oh,

gerade lief frischer Modern Metal aus Finnland von Hexblum via Inverse Records. Das ist die zweite Single, Celestial Dom. Weiter geht es jetzt mit einem Klassiker von Judas Priest mit The Hellion Electric Eye. Und danach hören wir die Hard Rock Superband Black Swan. Das ist die Band um Robin McCauley, Red Beach, Jeff Pilson und Matt Starr, bekannt von MSG, Whitesnake, Dokken oder Mr. Big. Ihr neues Album erscheint am 27. Februar bei Frontiers Music. Aber wir hören jetzt schon den Titelsong Paralyzed direkt nach Judas Priest. I'm a legend, electric spy. I'm going Das ist Mixtape mit Mercedes Herrada im OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Mr. Big aus dem zweiten Studioalbum der US-Band von 1991, Lean Into It. Wir gehen jetzt zurück nach Spanien. Wir unterstützen hier bei Mixtape gerne, sehr, sehr gerne neue Bands. Ein Beispiel dafür sind Happy Killings aus Madrid. Die Band stand 2011 mit einem klaren Ziel auf Festivals spielen und die Bühne mit den Bands teilen, die sie bewundern. Ihre Einflüsse basieren auf den Big Four und Klassikern wie Motorhead, Judas Priest, Black Sabbath oder Iron Maiden. Sie haben einen neuen Single, auch für die Zuhörer von Mixtape. Hier sind Happy Killings aus Madrid mit Taman Shut. Yeah. turned by the flood. I got through. The only thing I know from this corpse, we no clue at all. Time is true. The only echo on this bay, but that's insane. The pressure words that mean there is the end. It's the fucking end. Image inside a distance man. So this is the real face of the on the shore. A paper frosting slowly, but these words burn into me like hell. Like hell, this man. So this is the real face of waste the blade, just try to spark a flame. But all the colors start to fade and blur into the same. They say I've got it all, yeah right, a king without a crown. But when I crash against the floor, I barely make a sound. No voice, no choice, you must obey. When the blood runs cold in the plans we've made, where the strings are pulled and the traps are laid, where the lies are truth and our lives are strayed, as we march in line in a puppet parade. Mit Puppet Parade. Ihr Album ist endlich seit dem 23. Januar draußen. Und jetzt zum Schluss der ersten Stunde. Wir sind fast da am Ende der ersten Stunde von Mixtape. Noch ein Klassiker, diesmal von Molly Crew mit Dr. Feelgood. Bleibt dran. Nach dem Nachrichten von OS Radio bin ich mit der zweiten Stunde zurück. Bis gleich. Yeah. Hola, muy buenas. Willkommen zurück zur zweiten Stunde von Mixtape auf OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Ich bin Mercedes Herrada und wir machen direkt weiter mit Skid Row und einer Coverversion von Holidays in the Sun im Original von den Sex Pistols. I see the rain. Das war ein Grimm aus Tarragona zusammen mit Olga von den Toy Dolls und a Song and a Promise. Am 9. April wird das zugehörige Album 10 anys, in Katalanisch 10 anys, per veure, una bona merda, schon 5 Jahre alt. Damit hat die Band Grimm damals ihr 10-jähriges Jubiläum gefeiert mit vielen hochkarätigen Gästen wie hier. Weiter geht es mit zwei Neuheiten. Erstmal die Heavy Thrash Metal Band Immersion aus Chile hat ihre Musik direkt ein Mixtape geschickt. Die Band wurde 2017 gegründet und präsentiert heute Confrontar, den ersten Vorgeschmack auf ihr Debütalbum. Der Song ist eine direkte Kritik an Medienmanipulation und soziale Kontrolle verpackt in einen sehr kraftvollen und aggressiven Sound. Direkt danach hören wir via Inverse Records Dead Void Inc. aus Finnland mit ihr Single The Bounce.

Was für eine starke Version des Jimi Hendrix Klassikers Hey Joe hier von Body Count. Wir kommen zurück zur aktuellen Musik aus Europa. Zuerst gehen wir in die Niederlande zu den Rockern von Queen of Spades. Am 16. Januar haben sie ihr zweites Album veröffentlicht, das ihr ab sofort auf allen Plattformen findet. Hier ist die erste Single daraus, Committed. Danach bleiben wir bei einer starken Frauenstimme, reisen aber weiter nach Bergen in Norwegen. Dort gibt es eine junge Band, die 2020 gegründet wurde, Glasgow Kiss. Sie spielen energiegeladenen Alternative Metal. Nach ihrem ersten EP haben sie jetzt über Eclipse Records ihr Debütalbum Down in Flames veröffentlicht. Wir hören daraus den Song Forsaken. Das ist Mixtape mit Mercedes Herrada im OS Radio 104,8 und www.osradio.de. See you. Over the Hills and Far Away. Gary Moore, weiter geht es mit Heavy Folk Rock aus Barcelona von Mitago. Wir hören den Song Bebe Conmigo Esta Noche auf Deutsch. Trink heute Nacht mit mir. Er stammt von ihrem Album En Otro Mundo, En Otro Tiempo. Danach auch aus Spanien Ecstasy mit Too Late. Die Melodica Rock Band ist seit 2011 aktiv und kehrt jetzt mit der neuen Besetzung zurück. Ihr neues Album Phoenix erscheint am 10. April. Sie sind im Mai auf Tour in Frankreich, Schweiz, Belgien und auch hier in Deutschland. Im Oktober folgen dann Termine in Spanien. Ya no hay nada por lo que luchar. La ilusión te ha sentido como yo el temor del corazón. Deja ya de reprimir toda la magia que hay en ti. Deja de nuevo ir tu voz. Bebe conmigo esta noche y aparta el dolor. Siente que apaga las penas de tu corazón. Bebe conmigo esta noche, la muerte se unió. Mientras siga borracha, fiesta, sexo y rock. As I wander, Jesus. Das war The Ritual von Testament. Wir kommen langsam zum Ende von Mixtape 65. Schön, dass du da gewesen bist. Von Herzen danke fürs Zuhören hier auf OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Ich lade euch ein, mal auf die Webseite der Sendung zu schauen, mixtaperadio.online. Dort findet ihr alle Infos zu heutigen und zu früheren Ausgaben, News und natürlich die Links zum Nachhören, auch von der spanischen Ausgabe, die wöchentlich läuft. Zum Abschluss gibt es noch den Bonustrack vom neuen Megadeth-Album. In der ersten Stunde lief ja schon die neue Single und hier und jetzt hören wir ihre Version von Ride the Lightning. Das ist eine ganz besondere Neuinterpretation. Dave Mustaine hat diesen Song damals gemeinsam mit James Hetfield, Cliff Burton und Lars Ulrich geschrieben. Es war der Titeltrack des legendären 1984er Albums von Metallica. Viel Spaß damit. Ein riesiges Dankeschön. Muchas gracias von Mercedes Herrada. Saludos. Mach's gut. Und bis zur nächsten Ausgabe von Mixtape. Death unfolds, consciousness my only friend.